Der himmlische Vater und der Wein. Es gab aber auch Menschen, die an den himmlischen Vater glaubten, obwohl sie gar keine Christen waren. Den himmlischen Vater nannten sie Allah, und genau wie die Christen glaubten sie, dass er das Universum erschaffen hatte. Aber so gut wie alles andere, was die Katholiken und Orthodoxen über ihren Gott sagten, fanden sie falsch. Diese Leute waren Muslime, so wie Fatima und ihr Vater Abdallah. »Schön, dass ihr endlich aufgehört habt zu streiten«, sagte Fatima. »Ich hab euch zugehört und finde einiges richtig, was ihr sagt. Auch ich glaube nämlich an den Gott im Himmel. Wir nennen ihn Allah. Aber mein Vater sagt, dass eure christlichen Priester zu viele Lügen über ihn verbreiten.« Paulus und Konstantinus hörten auf, sich gegenseitig anzufunkeln, und blickten Fatima an. »Was für Lügen?« fragten sie. »Eure Priester erzählen zum Beispiel, dass der himmlische Vater Wein liebt und dass man ihm zu Ehren ein besonderes Ritual durchführen soll, bei dem man Wein trinkt.« »Stimmt ja auch!« Paulus und Konstantinus waren froh, dass sie endlich mal wieder einer Meinung waren. »Der Wein steht für das Blut von Jesus Christus, Gottes Sohn. Wenn man das Blut von Jesus trinkt, verbindet man sich mit dem himmlischen Vater.« »Aber das widerspricht doch der Regel des himmlischen Vaters, dass niemand Wein trinken darf. Wer Wein trinkt, verärgert den himmlischen Vater und landet in der Hölle.« Paulus und Konstantinus schüttelten energisch den Kopf. »Die christlichen Priester behaupten auch, dass der himmlische Vater es okay findet, wenn man Schweinefleisch isst.« »Stimmt«, sagten Paulus und Konstantinus. »Schweinefleisch ist ja auch total lecker.« »Nein, stimmt nicht«, widersprach Fatima. »Denn eigentlich hat der himmlische Vater ein Schweinefleischverbot erlassen. Wenn ihr Schweinefleisch esst, verärgert ihr ihn.« »Glauben wir nicht«, erneutes Kopfschütteln. »Und noch eine wichtige Regel hat der himmlische Vater aufgestellt«, fuhr Fatima fort. »Einen Monat im Jahr, im Ramadan, darf man tagsüber weder essen noch trinken. Nur in der Nacht. Aber diese Regel erwähnen die christlichen Priester nie, und das ärgert den himmlischen Vater.« »Die Regel musst du dir ausgedacht haben«, rief Paulus. »Ja, die kenne ich auch nicht«, stimmte Konstantinus zu. »Klar, weil ihr nur auf eure christlichen Priester hört«, sagte Fatima. »Hört euch lieber mal die muslimischen Ulemas an. Die wissen, was Allah wirklich will.« »Du kannst dir bestimmt vorstellen, dass Christen sich so etwas nicht gerne sagen ließen.« Die ersten Muslime waren hauptsächlich Araber, die in der arabischen Wüste lebten, in der Nähe von Phönizien. Genau wie die Christen zogen auch die Muslime in die Welt, um ihre Geschichte über Allah zu verbreiten. Deshalb gibt es heute viele Länder, die mehrheitlich muslimisch sind, zum Beispiel Senegal, Mali und Ägypten in Afrika, Iran und Bangladesch in Vorderasien und Indonesien in Südostasien. Einige Menschen in diesen Ländern sind Muslime geworden, weil die muslimische Geschichte sie überzeugt hat. Andere wurden mit Gewalt überzeugt. Denn genau wie die Christen mochten es die Muslime nicht, wenn jemand an ihrer Geschichte zweifelte. Dann griffen auch sie manchmal zu den Waffen. »Und was passiert, Fatima, wenn jemand in einem muslimischen Land nicht an den himmlischen Vater glaubt?« fragte Eleanor leise. Fatima zögerte. Dann gab sie zu, dass man Ungläubige auch bei ihnen manchmal verfolgte und sogar tötete. »Hm, verstehe.« Eleanors Miene verdüsterte sich. Die christlichen und muslimischen Geschichten über den himmlischen Vater verbreiteten sich in der ganzen Welt und brachten viele Veränderungen mit sich. Neue Feiertage kamen auf, Weihnachten zum Beispiel, das Geburtsfest von Jesus Christus. Und neue Sprachen setzten sich durch. So redeten die ägyptischen und tunesischen Muslime plötzlich Arabisch miteinander. Das war die Sprache des Propheten Mohammed und der allerersten Muslime. Auch bei der Kleidung, beim Essen und Trinken änderte sich einiges. Muslime zum Beispiel verzichteten komplett auf Schweinefleisch und Wein. Aber falls die Menschen hofften, die Geschichten vom himmlischen Vater würden der Welt Frieden bringen, dann wurden sie enttäuscht. Im Gegenteil. Die Religionen verursachten mehr Kriege als je zuvor.